Eldoradio. Kurzhörspiel von Kai Hensel. Heute Novizen aus der Provinz. Au! Was? Du stehst auf meinem Fuß. Oh, Entschuldigung, das wollte ich wirklich nicht. Schon gut. Du hast ja gar keine Schuhe an. Wieso? Das sind Leinenschuhe. Ach so, habe ich nicht gesehen. Ist so dunkel hier. Dafür sind wir hier auch im Tiergarten, nicht auf der Klappe. Ja, verstehe. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder neu stimulieren. Sag mal, bist du nicht oft hier, was? Nein, nur zufällig. Ich komme aus Bielefeld. Ach so, dann hör mir mal gut zu. Das Geile am Tiergarten ist, dass man sich sieht im Dunkeln. Schemenhaft sich geil anmacht, hinter den Büschen miteinander fickt und wieder auseinandergeht, ohne auch nur ein Wort miteinander gewechselt zu haben. Anonymer Sex, verstehst du? Ja, klar, dann reden wir jetzt besser nicht mehr miteinander, was? Entschuldige, dass ich keinen Steifen kriege, aber mir gehen so viele Dinge durch den Kopf. Das da vorne ist doch die Siegessäule, oder? Ja. Das ist dann also praktisch die Stonewall-Gedenkstätte, wo ihr jeden Frühling so richtig die Kuh fliegen lasst. Sag mal, bist du jetzt völlig übergeschnappt? Die Stonewall-Gedenkstätte? Ja, ist sie das nicht? Nein. Das ist aber komisch, weil ich dachte, weil die Schwulenzeitschrift hier doch genauso heißt und wo die Siegessäule mitten im Tiergarten steht, wo so viele Schwule rummachen und wo sie so aussieht wie ein Steifer. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, verstehst du? Ja. Das ist alles völlig unabhängig voneinander, klar. Klar, verstehe. Was machst denn da? Ich streife mir einen Präser über. Ich will dich ficken. Ach so, ja. Na los, dreh dich um. Was ist denn? Du nimm's mir bitte nicht übel. Ich meine, das geht gar nicht so gegen dich persönlich. Aber ich meine, ich find's ja völlig geil hier so im Tiergarten. Überall die Männer hinter den Büschen. Und dann Sex total, ohne ein Wort. Aber wenn ich mich von einem Mann ficken lasse, dann muss schon mehr dabei sein, verstehst du? Da muss ich für diesen Mann auch wirklich etwas empfinden. Mich hier im Tiergarten einfach so hingeben, ich kann das nicht. Und warum lässt du mich es an Pariser überstülpen, wenn du dich sowieso nicht ficken lassen willst? Ich weiß nicht, ich bin noch so unerfahren. Wie alt bist du eigentlich? 16. Was? 16. Nicht so laut, verdammt nochmal. Ich bin auf Klassenfahrt hier, die anderen sind im Café Klo. Da dachte ich mir, ich seil mich ab, geh in den Tiergarten und mach so richtig geil einen drauf. Okay, kleiner geiler Bock, das ist alles schön und gut, aber einen Steifen kriegst du nicht. Ficken lassen willst du dich auch nicht. Was zum Teufel sollen wir denn miteinander machen? Ja, ich könnte dir einen blasen. Okay, blas mir einen. Willst du dazu nicht erstmal dein Kondom abnehmen? Ja, natürlich. Bist auch ganz schön aufgeregt, was? Quatsch, ich bin überhaupt nicht. Ich bin nur allmählich etwas. Ja? Gar nichts. Blas mal ein und fertig. Also hör mal, wir haben hier ein ungeschriebenes Gesetz gebrochen. Normalerweise redet man nämlich im Tiergarten überhaupt nicht miteinander. Verstehst du? Das ist alles nur Schwänze, Ärsche und gierige Münder. Wenn wir nun schon dieses Gesetz übertreten und miteinander reden, finde ich, sollten wir auch wirklich... Was machst du denn da? Ich hol mir einen runter und jetzt tu mir einen Gefallen und halt endlich deine Schnauze, ja? Ja, ich muss sowieso los. Ich will dir nur noch sagen, dass ich es unheimlich toll finde, wie du da breitbeinig in der Nacht stehst, deinen steifen Schwanz massierst und dir selber genug bist. Ich könnte das nicht. Ich meine, ich onaniere zwar auch, aber ich glaube wirklich, sexuelle Erfüllung könnte ich nur im Zusammensein mit einem anderen Mann erreichen.